Herzlich willkommen zu Cult of Personality Folge 1. Nun ist es endlich soweit. Wir starten durch. Olea. Aloha. Aloha. Und zwar meine Wenigkeit Ricky und an meiner Seite sitzt... Der Host Tobi. Co-Host Tobi, ganz Coast. Genau. Coast. Coast heißt Coast, das. Genau, von Coast to Coast sozusagen. So können wir es abkürzen. Da haben wir schon Sendeminuten gespart. Coast. Ich bin ein Coast. Ja, ein Coast. Ein Coast. Coast of Paris. Wir können natürlich die ersten 3 Minuten unseres kurzen, bis jetzt kurzen Podcast-Lebens auch dann über Co-Host und sowas sprechen. Warum Co-Host? Ja, eine dieser Fragen werden wir in den nächsten Folgen mit Sicherheit auch noch wieder aufgreifen. Ich bin der Co-Host. Ganz genau. So ich bin der Co-Host. Ihr hört Cult of Personality, man kann davon ausgehen, zum ersten Mal. Und warum? Ja, wahrscheinlich in erster Linie, weil es Folge 1 ist. Daran könnte es liegen. Ja, um was soll es in Cult of Personality gehen? Ich habe es ja in Folge 0 schon mal gesagt. Es soll hauptsächlich darum gehen, um diese Gossip-Geschichte, News. Wir sprechen natürlich auch über die Weeklies, SmackDown, Raw. 0 ist eigentlich gar keine Ziffer. Ist schon eine Ziffer. Aber keine Zahl, es wird nicht gezählt. Na doch. Aber auch darüber werden wir bestimmt noch einiges zu sprechen haben. Wir sprechen über Raw, über SmackDown und über die ganzen Pay-Per-Views natürlich auch. Allerdings, hauptsächlich soll es hier um News und Gossip-Scheiße gehen. Aber mein Hund hechelt. Und ich weiß nicht, warum. Jetzt hat er gerülpst. Okay, auch der Hund wird später mal wieder als Sidekick verwendet. Der Bulldog. Ja, in der ersten Folge wollen wir ja erstmal vielleicht darüber reden, wie wir zum Wrestling überhaupt gekommen sind. Ich muss sagen, anhand meiner Geschichte wird man dann mein Alter relativ leicht erraten können. Bei mir war es tatsächlich 1991. Nein, es war 1992. Royal Rumble 1992 und zwar mit dem Sieger. Ric Flair. Ganz genau. Alter Schwede. Und der erste Royal Rumble übrigens, der damals als Folge nicht ein Titelmatch hatte. Nee, ich glaube, die Titelmatches kamen erst noch später, dass du dann als Sieger bei WrestleMania den amtierenden Champion herausholen durftest. Moment. Dort wurde Ric Flair automatisch WWE Champion. Und das gab's davor und soweit ich weiß danach nie mehr wieder bei einem Royal Rumble. Keine Ahnung. Das war mein erster. Jetzt fällt mir aber noch ein, dass ich da eine Pause eingelegt habe. Und zwar bis Mitte 93. Bin dann wieder eingestiegen, kurz nach WrestleMania 9. Pünktlich zum King of the Ring 93 mit dem Main Event. Hulk Hogan versus Yokozuna. Mit dem Kameramann. Und King of the Ring wurde... Bret the Hitman Hart. Und so sieht's aus. Mr. Perfect. Nee. Doch, Kurt. Bam Bam Bigelow. Nein! Mr. Perfect war das Halbfinale und zwar ein Fear and Jubel. Es war ein Bombenmatch, aber das Finale war Bam Bam Bigelow. Interessant. Skandalkampf. Weißt du warum? Skandalkampf? Nein, pass auf. Ja, okay. Warte mal. Warum? Ja, warum? Weil damals die Matches auf 15 Minuten angelegt waren. Ich wollte es erzählen. Und Mr. Perfect, Kurt Hennig, wie auch immer heißt, wahrscheinlich war Kurt McGillicuddy Halbfinalgegner von Bret Hart und diese Idioten haben es nicht gecheckt, waren 15 Minuten rum sind und haben 19 Minuten gekämpft. Aber die konnten nicht nach 15 Minuten aufhören und den Bret Hart disqualifizieren, weil er musste ja das scheiß Ding später gewinnen. Und deshalb... Riesenskandal. Mein, oh Gott, ich bin früher ins Bett. Wegen dem, ich habe den Kampf gar nicht gesehen. Ich war so sauer. Hab gar nicht gemerkt, wie er von Jerry Lawler am Schluss verhauen worden ist. Ja, aber deshalb musste das alles... Also wer den Pay-Per-View zu Hause hat, King of the Ring 93, müssen wir darauf achten, in dem Moment, nachdem Bam Bam Bigelow besiegt wurde und Bret Hart King of the Ring wurde, wurde der sofort in Windeseile, er wollte eigentlich noch ein bisschen feiern, war auch K.O., wurde sofort zum Entrance-Bereich geführt, weil da ja die Empore war und dieser King of the Ring-Stuhl und dieses ganze Gedöns, sollte sofort eingesetzt werden. Also die hatten eine riesen Zeitnot, weil... Du hast, wenn du ein Pay-Per-View anmeldest in den USA, immer nur einen gewissen Slot und den darfst du nicht überschreiten. Wenn du den überschreitest, ist es dein Problem. Es macht einfach und wir haben einen schwarzen Bildschirm. Und was die WWE natürlich da nicht wollte, oder damals WWF, dass während der Krönung oder kurz davor... Wir überhaupt sagen wollten? Ja, es ist im Podcast erlaubt, im Podcast-Bereich. Ich lebe Podcast. Im richtigen Bereich natürlich nicht. So, King of the Ring. Und dann kam natürlich das ganze Owen Hart, Bret Hart Fehde, Lex Luger, Yokozuna, dieses ganze 90er Jahre Klimklam Klum, das war meine Zeit. Da bin schöne Zeit, bin ich Wrestling-Fan geworden. Bin dann kurz nach Beginn der Attitude-Ära, so 98 wieder ausgestiegen, 99, hatte mich da verguckt in Frauen, in Musik. Hab mich dann aber 2004 eines Besseren belehrt und bin zurückgekehrt. Du hast doch für Frauen und Musik einfach, das war doch eins, oder? Ja, ganz aber ehrlich, also Frauen und Musik. Damals gab es ja auch noch keine Diven. Also, aber dazu später. Und 2004 bin ich zurückgekehrt zum Wrestling und seitdem großer Fan. 2004. Ja, Tobi, was ist bei dir los? Wie ging's los? Also, und das wird lustig. Nee, eigentlich ist gar nicht lustig. Komischerweise war es bei mir auch der Royal Rumble 92. Es klingt, ihr werdet alle denken, ja, war das vielleicht warum? Der erste Pay-Per-View, der jemals in Deutschland gezeigt wurde? Damals ja noch bei Tele5? Nein. Ich habe Tele5 mit Günther Zepf und Carsten Schäfer und irgend so eine Truller. Damals war Günther Zepf noch gar nicht Teil des Teams. Der war ja damals Football irgendein Reporter, der war ja im Football-Team. War er schon im Football-Team? Ja, ich weiß nur, dass Carsten Schäfers Geschichte übrigens, Entschuldigung, dass ich dir natürlich wieder ins Wort falle, aber Carsten Schäfers Geschichte war ja übrigens diese, dass die irgendeinen Vollidioten brauchten, der Wrestling kommentiert bei Tele5. So hat das, glaube ich, mal erzählt, dass er eigentlich das gar nicht machen wollte und mehr oder weniger die Leute gesagt haben, ey, wir brauchen hier irgend so einen Heinz, der Wrestling kommentiert, und seine Trulla, mit der er das gemacht hat, die hat null Ahnung vom Wrestling gehabt und er hat ihr praktisch mehr oder weniger ein Skript geschrieben. Alter Schwede. Ja. Meine ganze Kindheit ist ruiniert. Am Arsch. Wegen aber komm zurück zu deiner Schäfer. 92, ja. Wo übrigens, eigentlich haben wir schon alles darüber geschwätzt, oder? Ich weiß keinen einzigen Kampf mehr von diesem Royal Rumble. Ich weiß nur noch, dass Ric Flair am Ende gewonnen hat. Ich weiß noch, bei mir hat es angefangen, ich war zu Besuch bei meinem. Ich überlege gerade, Moment mal. Und zwar gab es folgende Kämpfe. Es gab die New Foundation, das weiß ich noch. Das kam, das war Owen Hart und Jim Neidhart. Seines Zeichens Owen Hart, Bret Harts Bruder, logischerweise kennt wahrscheinlich jeder, Jim Neidhart dürfte auch jeder kennen, und die haben gewrestelt gegen den Owen Express, der bestand aus Tanaka und Kato. Ja, kennt keine Sau. Wer war ihr Manager? Mr. Kodak. Mr. Fuji. Ja, Rowdy Piper hat noch gegen den Mountie gekämpft. Und da ging es, glaube ich, sogar um den Intercontinental-Titel. Ich glaube, der Mountie hat den Titel davor gehabt. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, wie es war. Ja, und die Beverly Brothers haben gegen die Bushwakers gekämpft. Die Bushwakers mussten ja übrigens... Ganz groß. Ja. Mein Vater war ein großer Bushwakers-Fan. Und warum? Weil es eine einfach zu merkende Bewegung ist. Ja. Genauso ist er jedes Mal auch selber eingelaufen, wenn er auf irgendein Fest gekommen ist. Und es gab sogar noch ein Match, und zwar um die Tag-Team-Titel. Damals der Natural Disasters gegen Legion of Doom. Die heißen eigentlich nicht Legion of Doom, sondern Road Warriors. Da sollte man schon korrekt bleiben. Ja, und dann eben der Royal Rumble. Oh, warte mal. Das war übrigens mein erster Kampf, wenn man jetzt gerade schon von jetzt, wo es gerade so in den Kopf kommt. Die Natural Disasters gegen, keine Ahnung, nach dem Royal Rumble 92, also das war bei mir was folgendermaßen. Es ist wahnsinnig interessant, wenn du sagst, dass du keine Ahnung hast. Nee, wer hat keine Ahnung. Von dem Match? Also in seinem ersten, was war dein erstes Wrestling-Match? War das exakt dieser Royal Rumble? Der Royal Rumble war das allererste, was ich gesehen habe, wo ich wahrgenommen habe, was ist Wrestling. Mein Onkel hat das immer damals aufgenommen. Der war total bekloppt danach. Und der hat mich in die Schiene mit reingenommen. Und der hat mir dann immer auch damals noch VHS-Kassetten aufgenommen und hat sie mir dann quasi per Post geschickt, oder wenn ich ihn besucht habe, oder er mich. Der war damals 10 Jahre älter wie ich oder so. Ich war damals 92, das war, da war ich, und er war, ich sag nicht wie alt. Sozusagen war dein Onkel das Pirate Bay der 90er. Was soll man Pirate Bay ist denn? Pirate Bay ist eine Download-Plattform für Torrent, Bitlinks und so. Was sind Torrent, Bitlinks? Das werden wir vielleicht in unserem Torrent-Podcast dann mal irgendwann besprechen. Ich kenne nur Torrent. Auf jeden Fall, das erste, was ich gesehen habe, war dann diese Geschichte Royal Rumble 92. Von der Mitte raus habe ich den gesehen, ich weiß gar nicht mehr. Ist ja eigentlich erwurscht, Ric Flair hat nachher gewonnen, wer das war, habe ich damals nicht gewusst. Und dann hat er mir immer wieder VHS-Kassetten mitgegeben. Ich kenne damals auch noch Hulk Hogan. Hulk Hogan, ja, das, nee, ich kann ihn nicht mal Hulk Hogan. Doch, den kann ich. Ich kann ihn als Thunderbird oder so. Stimmt, aus dem Film. Aus Rocky, übrigens, der übrigens gestern kam Rocky 3. Man sollte dazu sagen, der Podcast wurde am 20. August 2011 aufgenommen. Und am 19. kam, und ich glaube, auf RTL 2 kam Rocky 3 mit Hulk Hogan. Und ich habe sofort dran gedacht, Alter. Ja, und wie ging es denn dann weiter? Ne? Ab da ist es richtig. Danach habe ich Faster angeschaut, nach Rocky 3 gestern. Und da, was ist mit Faster? Wer spielt denn Faster mit? Hä? Wer spielt denn Faster mit? Dwayne The Rock Johnson. It's you! Ist ja auch eine Pussy. Ein Riesen, ein Ass-Kisser. Und dann ging es weiter. Ja, und dann habe ich einfach durch VHS gesehen, weil ich war damals in einer ganz armen Gegend, im Kaff irgendwo bin ich aufgewachsen. Und also wir müssen dazu sagen, wir kommen ja aus Baden-Württemberg. Und angesichts dessen, jemanden davon reden zu hören, dass er in einem armen Kaff aufgewachsen ist. Kleines Kaff einfach. Ja, okay. Sag mal einfach so, wir hatten kein Satellitenfernsehen. Ich hatte 1991, im Osten hatten die noch nicht mal Bananen. Also, ich komme aus dem Osten, ich darf sagen. Ihr habt es doch heute noch nicht. Ich komme nicht und ich darf es auch sagen. Ich könnte theoretisch den ganzen Podcast auch aus Sächsisch machen. Ich auf Schwäbisch, aber ich mach's auch nicht. Okay, dann mach ich es nicht. Wo waren wir jetzt? Dass du dann aus einem armen Dorf kamst. Ja, ich hatte nur ARD, ZDF, Südwest 3 und... Ich weiß nicht, ob das podcast-relevant ist. Ist doch auch egal, aber ich will damit nur sagen, ich hatte gar keine Chance, Wrestling anzuschauen. Und musste mich quasi, meine Quelle war mein Onkel, der mir immer VHS-Kassetten zugeschickt hat. Das Pirate Bay der 90er. Was war mein Pirate Bay? Ist von mir aus. Nein, er war mein Pirate Bay. Ich will nicht wissen, was er dir 5 Jahre später für Videos zukommen lassen hat. Ich nenne ihn Gypsy. Gypsy war meine Quelle. Gypsy war meine Quelle. Ist ja auch egal. Auf jeden Homosexualität. Und den ersten Kampf, den ich gesehen habe, war... Ich weiß nicht, ob es vor dem Royal Rumble 92 war, wie alt die Kassette war, aber auf jeden Fall die Natural Disasters mit Earthquake und Typhoon, der übrigens Earthquake, der ist ja davor beim Royal Rumble 91 gegen Hulk Hogan verloren hat, als letztes. Die waren als letztes im Ring. Wahnsinn! Nee, 91? 91. Ja, kann... Das war ja vor unserer Zeit. Da habe ich es noch nicht sehen können, aber natürlich gibt es ja mittlerweile... So was Tolles wie Internet. Da muss ich jetzt gar nicht nachschauen. Ich weiß es ja. Ist verbrieft? Du musst schon sagen, was verbrieft ist. Was ist denn verbrieft? Naja, Hulk Hogan hat gewonnen. Ja. Ja. Und große Auftritte von den Bushwakers, wo wir vorhin schon hatten, mit Kämpfen bei. Die haben ja vorher schon gekämpft. Dann hast du beim Round auch noch Teil. Ist ja Wahnsinn. Zum Reinkommen in ihrem typischen Stil mit werfen alles um sich. Ich glaube, unsere Podcast-Freunde kennen das. Ja, glaubst du es? Earthquake wurde als Nummer 28 eliminiert von Hulk Hogan. Wer war der Letzte? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber Nummer 28 ist ja nicht der Letzte. Vielleicht kam einer weniger oder so. Also, das mehr gibt die Wikipedia hier im Moment. Also, die Nummer 29 finde ich. Das ist eine scheiß Lüge. Der hat. Oh, warte mal. Nasty. Einer von den Nasty Boys. Ach, guck mal hier. Randy Savage hat an diesem Match nicht teilgenommen. Und so ergibt sich nur 29 Teilnehmer. Skandal. Ja. Randy Savage, Gott hat ihn selig. Hat ihn selig. Also, wie gesagt, Hulk Hogan hat... Muss ich aufs Klo oder was? Hast du gerade eine Hose gemacht? War das nicht? Also, Hulk Hogan hat gewonnen. Als letztes eliminiert wurde Earthquake von Hulk Hogan. Habe ich gar nicht so schlecht. Sozusagen der. Ist ja auch mal scheißegal, auf jeden Fall mein erster Kampf. Es ging um meinen ersten Kampf. Earthquake and Typhoon als die Natural Disasters gegen bla bla bla und Mike Sharp. Keine Ahnung, wer Mike Sharp, was der heute macht. Das war damals noch die Zeit, wo eine Sendung aus 8 Kämpfen bestand mit 7-mal Star gegen Außenseiter und dann ein Hauptkampf. So, die gute alte Wrestling-Zeit. Damals war es noch. So sieht's aus. So, das war mein Wrestling. So ging es bei dir los. Aber natürlich soll es hier hauptsächlich, also das war jetzt für euch so, damit ihr wisst, was wir für ein Background haben. Aber viel interessanter in diesem Zusammenhang ist eigentlich zu erfahren, was Tobis letzter Pay-Per-View war, den er live gesehen hat. Live? Ich hab noch nie einen live gesehen. Du bist mein Mann für einen Wrestling-Podcast. Wann war deine letzte Raw-Sendung, die du gesehen hast? Du kannst schätzen. Freitag? Oh, ich bin ja verblüfft. Ehrlich, ja? Ist Raw nicht immer montags? Ja, aber es gibt ja auch Wiederholungen und ist Internet. Ach so. Also du bist so. Ich habe keine Ahnung. Du bist sozusagen nicht komplett aus der Welt. Nein, ich habe so ein bisschen bin ich. Und meine Aufgabe wird es hier in den nächsten Folgen sein, Tobi wieder zurückzuholen ins Wrestling-Boot. Und ja, das werde ich natürlich damit tun, indem ich ihm Neuigkeiten erzähle und natürlich auch, was so alles passiert ist in den letzten Sendungen. Und zu erzählen gibt's ja genug, denn wie ihr alle wahrscheinlich wisst, die WWE befindet sich im Umbruch. Vince McMahon wurde degradiert, er wurde entlassen von allen seinen Arbeitsbereichen. Natürlich nur laut Storyline, hinter den Kulissen, das ist relativ sicher, spielt er weiterhin die Hauptrolle. Und für die Storyline an sich hat natürlich jetzt Triple H das Sagen. Also das dürfte der ein oder andere mitbekommen haben. Zusätzlich gibt's ja die Geschichte um CM Punk. Der Mann, the voice of the voiceless, der das sagt, was die anderen, die es sagen würden, nicht sagen können. Viel Drama, ein bisschen verbuggt vielleicht, aber mal sehen, wie es sich noch ergibt jetzt mit Kevin Nash. Das mit Sicherheit wird heute auch ein Thema sein. Kevin Nash? Kevin Nash is back. Und Kevin Nash ist Diesel. Kevin Nash ist Diesel. Und was viel wichtiger ist, unser erstes Thema, Tobi, du weißt vielleicht, ich war im April in London. Mein Spätzle hier war in London. Bei Monday Night Raw live. Und du weißt auch, wie es der Zufall so will, hatte ich das Vergnügen, im selben Hotel zu sein wie meine Helden. Triple H. War mit Sicherheit auch da, aber den konnte ich leider nicht treffen. Ich weiß gar nicht, wer da war. Aber wen habe ich denn getroffen? Wen habe ich denn getroffen? Harlem Heat. Nein, den habe ich nicht getroffen. Die sind ja, der war nicht da, sondern ich habe getroffen R-Truth, The Miz, Jack Swagger, British Bulldog, Maurice, über Tote macht man keine Witze. Und jetzt kommt unser erstes Thema. Unser erstes Thema für die erste Sendung, Mike Chioda. Gott hab ihn selig. Wie, es gibt keinen British Bulldog mehr? Moment mal, der ist gestorben. Warum? Das weißt du nicht? Warum? Tobi, wir werden gleich auf den British Bulldog kommen. Storyline oder wirklich? In real. Really? Okay, also The Miz, R-Truth, und noch ein paar andere durfte ich kennenlernen nicht, aber ein kurzes Gespräch konnte ich mit den Leuten in meinem Hotel in London führen. Das war natürlich ein Mega-Ereignis. Und wen ich noch getroffen habe, war ein Ringrichter, Mike Chioda. Und Mike Chioda, das dürften die wenigsten wissen, dürfte so mittlerweile der dienstälteste WWE-Ringrichter eigentlich sein. Der war ja schon 1996 dabei oder 97. Was ist mit dem Ältesten, dem, wie hieß er? Hebner. Earl Hebner. Er ist mittlerweile bei TNA. Weißt du das auch nicht? Tobi, wir haben noch viel nachzuholen. Zurück zu Mike Chioda. Ist die TNA quasi, keine Ahnung, ist das die Konkurrenz? Die AHA der WWE? AHA könnte man übersetzen mit alte Herren? Ja. Naja, TNA, es ist eine interessante Geschichte, sag ich mal. Das jetzt zu beleuchten, ist, würde wahrscheinlich jetzt den Rahmen der Zeit sprengen. Aber wir kommen auf TNA definitiv noch zu sprechen. Allerdings will ich über Mike Chioda sprechen. Der wurde suspendiert von der WWE. Und zwar für 30 Tage, denn er hat gegen die Wellnesspolitik verstoßen. Das bedeutet, er wurde mit Drogen erwischt oder Alkohol getrunken. Oder er hat irgendwie Stephanie McMahon irgendwie begattet. Mit ihr Defloration betrieben, sozusagen. Ich bin großer Gegner der Wellnesspolitik. Du bist groß. Ja gut. Ich weiß nicht, ob Vince darauf was gibt, aber wenn nicht, ist es auch egal. Jemand anderes wurde nämlich auch noch entlassen. Jemanden, den du mit Sicherheit auch nicht kennen wirst. Du kannst ja mal versuchen, seinen Namen auszusprechen. Schau mal, hier steht er. Ich stehe. Und es ist ein Amerikaner. Tough Enough. Ja, Tough Enough Sieger Andy Levine. Wurde ebenfalls. Ist das Männlein oder Weiblein? Is a man. Is a man's aber word. Andy könnt ihr auch. Könnte auch, aber auch das wäre vielleicht für einen Namenspodcast. Haben wir da ein Bild davon? Ich würde gerne Andy Levine mal als. Andy Levine werde ich dir gleich das Bild zeigen. Andy Levine wurde auch, ich weiß gar nicht, er wurde suspendiert. Ebenfalls wegen eines Verstoßes. Jetzt gibt sich natürlich für mich folgendes Szenario. Es muss ja irgendwie so sein, ich weiß nicht, ob alle die Geschichte von Herrn Amarell und Herrn Kempter kennen. So, also da ist ein ausgedehnter Referee, der Andy McKee, Riesentyp übrigens. Ob es jetzt darum gehen soll, weiß ich nicht. Allerdings, Moment mal, Gott, hier ist ein Bild für dich für einen Andy Levine. Schau mal hier. So sieht er aus. Dieser junge Mann hat Tough Enough gewonnen. Wirklich Tough Enough? Tough Enough, kennst du auch nicht, ja? Also du, ich merke immer, du wirst immer eigentlich für mich immer wertvoller für diesen Podcast. Du kennst Tough Enough nicht, du weißt nicht, dass der British Bulldog tot ist, aber das erkläre ich dir alles. Wir reden ja gerade über Tough Enough, erkläre ich dir kurz. Also Tough Enough gibt's schon relativ lange, hat jetzt eine Weile pausiert in der WWE, weil sich irgendwie, keine Ahnung, es ist eine Reality-Show. Ja, also es geht darum, dass die WWE in eine Art Reason Big Brother Geschichte auf eine Insel. Nee, das nennt sich Lost. Survival irgendwie heißt es, blablabla. Ist ja egal. Survival? Ja, die Amis haben da das einen Schuss. Die haben da das aus. Viele auf einer Insel mit Prüfungen, aber hat nichts mit Wrestling zu tun. Also deswegen andere Podcast. Schon wieder ein anderer Podcast. Also die erste Staffel, Tough Enough, muss ich jetzt lügen, war glaube ich 2002 rum. Kam zwischenzeitlich auch auf MTV. Naja, viel Gerede, kurzer Sinn. Es gab dann endlich nach 6 Jahren Staffel 5. Und die lief im April diesen Jahres, gehostet von Stone Cold Steve Austin. Dem seine Zeit habe ich voll verpennt. Auch darüber wird zu reden sein in diesem Podcast. Ich sehe mich auch richtig. Ja, und du merkst schon, wir haben eine Menge zu reden. Also Stone Cold Steve Austin hat die ganze Sache gehostet. Gewonnen hat den ganzen Laden eben jener Andy Levine. Also es geht darum, es ist eine scripted Reality Show. Es werden 10, sind es überhaupt 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sind es. Es werden 14 Leute ausgesucht, gecastet, die zusammen in ein Haus gepackt werden. Dort so eine, Männlein und Weiblein. Alles. Eine davon war Miss USA 2010, ja, glaube ich, kann ich sagen. Ja, Rima Fakih. Ja, siehst du? Und jetzt halte ich fest, Rima looks like this. Ja, die Amis haben halt, das ist ja mein eigener Geschmack, aber auch das wäre ein anderer Podcast. Das war schön. Auch, allerdings war mein optischer Favorit Evelise. Evelise fand ich schon ziemlich cool. Ja, das war so. Ja, mal, das war aber. Ist auch egal. Auf jeden Fall, jener Andy Levine, der diese Geschichte gewinnen durfte, würde jetzt suspendiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, Tough Enough hat mich relativ gut unterhalten, als ich es damals gesehen habe. Aber so richtig der Funke übergesprungen ist nicht. Ich konnte mich mit keinem von den Jungs da identifizieren. Und zweiter wurde ja Luke, hintenrum weiß ich nicht, wie er heißt. Luke halt. Und nein, nicht von den Bushbackers. Und auch mit ihm konnte ich mich nicht so richtig identifizieren. Skywalker. Der wird es auch gewesen sein. Also auf jeden Fall wurde der suspendiert. So, das war unser erstes Thema. Irre, wir können es auflösen. Warum wurde er suspendiert? Haben wir? Ja, es ist Verstoß gegen die Wellnesspolitik. Also ich weiß nicht, ob es mittlerweile, genaueres gibt. Allerdings war mein letzter Stand eben, dass es nichts genaueres gibt. Einfach nur der Verstoß gegen die Wellnesspolitik. Aber das reicht bei der WWE, um mal 30 Tage suspendiert zu werden. Ja. Ist halt so. Ja, was ist auch passiert die Woche? Wir hatten Raw. Wollen wir mal kurz über Raw reden, damit du da auf dem neuesten Stand bist. Hast du die aktuelle Raw-Ausgabe gesehen? Andere Frage. Es gibt Raw, als ich als alter ehemaliger Sky-Abonnent, Premiere, wie es früher hieß, ich wusste, es kam immer Raw, es kam Smackdown, es kam dann irgendwie noch Vengeance oder so und noch irgendwas. Ich als alter Internet-Fan. Schau kein Vengeance und noch irgendwas. Ich schau Raw und Smackdown. NXT und Superstars ab und zu. Oder Next. If you want to. Yeah. Alright. Also hast du die letzte Raw-Ausgabe gesehen? Nein. Okay. Dann werde ich dir hier vielleicht mal auf die Sprünge helfen. Also Raw begann, ich erzähle erstmal, wer so in Action war. Und zwar gab es ein False Count Anywhere Match zwischen John Morrison und R-Truth. Die beiden haben ja so ein Fädenprogramm schon in London gestartet. Da gab es jetzt eben dieses False Count Anywhere Match, das sehr sehenswert war, fand ich relativ cool. Dann hat Kelly, die Divas Championess, zusammen mit Eve die Bella Twins besiegt. Habe ich eigentlich gesagt, wer das Match zwischen John Morrison und R-Truth gewonnen hat? Wer ist John Morrison? You don't know John Morrison? Klar, ich habe Johnny Nitro. Das war übrigens fast meine letzte, also Wrestling, bla bla bla, in Stuttgart. Yeah! Aber dieses Jahr gehen, zu der Tour kommen wir später noch. Da haben wir ein Gewinnspiel übrigens, was sich mit der Tour beschäftigt. Welche Tour? Von den Pudis. Mann, von den WWE Superstars. Welche? SmackDown. Ja, aber welche Tour? Randy Orton kommt und im Herbst nach Frankfurt. Ja, aber das hat doch nichts mit meiner letzten Tour zu tun. Natürlich nicht. Es hat nie was mit dem letzten zu tun. Deswegen kommt's ja erst. Damals hat Chris Benoit noch gelebt. Ach, Chris Benoit. Wrestling Gott. Ein Nacken, wie ein Mann es braucht. Ja, wenn man homosexuell ist. Also auf jeden Fall gab es ja noch ein weiteres Match. Jack Swagger besiegt Alex Riley. Ich denke mal, die zwei werden dir nichts sagen. Dann Jack Swagger. Lispelt der nicht? Ist es nicht der Lispel? Yes, that's Jack Swagger, the All-American-American. Okay, und dann gab es noch ein Match, und zwar sind die Tag-Team-Champions David Otunga und Michael McKillicuddy. Und, oh, wenn das... Wer war das zweite? Michael McKillicuddy. Und jetzt pass auf, was du nicht wissen wirst, Michael McKillicuddy ist der Sohn des großartigen... Ted DiBiase. Nein. Million Dollar Man. Und die zwei unterscheiden sich unglaublich. IRS. Nein. Auch nicht. Jimmy Hart. Ich sag's ja am besten, sonst sitzt man nächste Woche noch hier. Jim the Animal Nightmare. Mr. Perfect. Der ist tot. Mr. Perfect ist der, but dead. Nichts but. Aber. Spencer. Auf jeden Fall, Michael McGillicuddy, der Sohn von Mr. Perfect, der leider nicht unter den Namen... Mr. Perfect 2. Mr. Perfect 2, ja, fand ich auch schön. Oder der zweite. Nee, eigentlich wäre es eigentlich ziemlich cool, finde ich, wenn er unter dem Namen, wenn er unter dem Namen, ich plopp, liebe das. Wenn er unter dem Namen, dem er eigentlich gebühren würde, antreten würde, nämlich Michael Bublé. Michael Bublé. Nee, wie heißt denn Mr. Perfect? Jackson. Wie heißt denn Mr. Perfect? Henning. So, Michael Henning, wer doch? Der heißt echt Henning. Der hieß Kurt Henning wirklich, oder was? Ja, Kurt. Wird das schon einen Eisen haben, der Kurt? Ja. Wir schauen mal kurz. Ja, aber so Pausen, so Pausen in so einem Wrestling-Podcast, ich weiß nicht, ob die so gut sind. Also Kurt Henning hieß im bürgerlichen Leben tatsächlich Kurt Henning. Curtis. His real name was Curtis. So ein bisschen lässt mir jetzt gerade unser Internet hier im Stich. Das ist natürlich nicht so gut beim Podcasten. Ja, in jedem Fall. Kommen wir zurück zu dem, was zählt. Michael McGillicuddy und sein Tag-Team-Partner David Otunga sind zusammen Tag-Team-Champions. Die haben ein Match bestritten gegen Evan Bourne und Kofi Kingston. Und haben das verloren. Der ist schwarz, gell? Kofi Kingston ist schwarz. Das allein sollte aber kein Problem darstellen. Nee, aber der andere nicht. Der andere nicht. Okay, das wollte ich nur mal klarstellen. Okay, ja, ist auch wichtig. Also auf jeden Fall, Evan Bourne und Kofi Kingston durften das Match gewinnen. Jetzt habe ich gleich zwei Sachen zu dem Match. Erstens mal, es war ein Match, da ging es nicht um den Titel. Ne? Man kann ja also jetzt davon ausgehen, dass Evan Bourne und Kofi Kingston, David Otunga, Michael McGillicuddy demnächst zu einem Titelmatch herausfordern werden. Ist total bekloppt, oder? Das ist ja wie so ein scheiß Freundschaftsspiel mitten in der Punktspielrunde der Bundesliga. Weißt? Aber irgendwie muss man ja so eine Fehde starten, wenn man keine richtige Kreativabteilung hat. Ach so. Ja, früher ging das halt so, oder ging es halt anders. Ja. Ja. Und heute macht man das so. Das ist alles nur gefaked, oder? Wrestling ist scripted reality. Weißt du, was unscripted reality ist? Hast du die Woche gesehen? Den Supercup Barcelona gegen Real, hä? Da hier der Augenzwinker und so. Aber ich glaube, der wurde am Ohr gezogen, glaube ich. Aber er wollte, aber er hat dann ins Auge getroffen. Ist das nicht auch wieder ein anderer Podcast? Ich freue mich drauf, wenn José Mourinho der WWE beitritt. Als ich glaube sogar, dass er, ich würde mich nicht mal, wenn er daran Interesse hätte. Aber ganz kurz nochmal zu dem Match. Also erstens mal, Kofi, der Schwarze. Ja, genau. Aber was ich viel interessanter fand. Du hast ihn getroffen in London. Kofi Kingston habe ich auch getroffen. Du hast recht. Ja, Mensch, das hätte ich vielleicht mal sagen sollen. Ja, richtig. Kofi Kingston habe ich auch getroffen. Aber er schwarz ist. Aber darum soll es nicht gehen. Was heißt denn, obwohl er schwarz ist? Also, du hast ihn gesehen. Ja, klar. Es war Nacht. Ich hoffe mal, das soll jetzt hier keine rassistische Äußerung sein. Ja, auf jeden Fall, auf was ich hinaus wollte. Apropos Rassist, was ist eigentlich mit Rasse, Ramon? Jetzt pass auf, Michael McGillicuddy, der nicht Henning, den der Namen Henning, nicht, nee, der Henning. Nicht den Namen Henning tragen darf, da hat sich Randy Orton zu Wort gemeldet. Aktueller World Heavyweight Champion. Und zwar hat er gesagt, dass das Ganze ein Hohn und ein Witz wäre, dass der Sohn des großartigen Kurt Hennings nicht den Namen, unter dem er eigentlich antreten wollen würde, nämlich unter Joe Henning, dass er den nicht tragen darf. Und das finde ich genauso ein Witz. Vor allen Dingen hat man in NXT, also Kurt Hennig, Michael McGillicuddy ist auch ein NXT-Gewächs sozusagen, also der hat auch bei NXT damals mitgemacht, hat man sogar das Ganze in der Storyline mit verarbeitet. Also man hat gezeigt, dass das er Sohn von Mr. Perfect ist. Und schon damals hat sich jeder gefragt, wieso heißt er denn McGillicuddy? Was lief da hintenrum? Ja. Ja, warum? Sag's mir. Ja, weiß ich nicht, weil die bescheuert sind. Das Teddy ist Biasi darf ja auch Teddy Biasi heißen. Ja, wahrscheinlich hat der irgendwie da... Muss ja gerade auch Teddy Biasi heißen. Ja, ich kann es dir nicht erklären. Auf jeden Fall finde ich, es eine Schweinerei. Vielleicht noch interessant, Evan Bourne ist kurz zu erwähnen. CM Punk Story habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Wer ist Evan Bourne? Evan Bourne, ja, ist eben genau das ist das Problem. Es ist eigentlich ein großartiger Wrestler, der für mich viel zu wenig... das, was er kann, zeigen darf. Also das, so sehe ich's. Und man munkelt, dass eben CM Punk ja einiges an Einfluss gewonnen hat bei bei der Kreativabteilung und vor allen Dingen bei Vince McMahon. Und es ist natürlich schon verdächtig, dass in letzter Zeit CM Punks Buddies, sage ich mal, einen relativen Push erleben. Dazu kommen wir später noch. Oder vielleicht haben wir so viel Zeit? Wir nehmen uns die Zeit. Also es geht. Ich kann es auch kurz machen. Also es ist ja so, dass Beth Phoenix beim SummerSlam gegen Kelly Kelly um den Titel antreten und verloren hat. Hat verloren, aber hat davor eigentlich überraschenderweise im Divas-Roster keinen großen... Also die hat eigentlich nichts mehr gerissen. War ein bisschen komisch. Und dann kam eben die CM Punk-Geschichte und was du vielleicht nicht weißt, was ich dir sagen kann, CM Punk und Beth Phoenix, die knattern. Also ja, Schüsse, klick, klack, klick, klack. Gerüchteküche. Gerüchteküche. Das ist eigentlich kein, das ist offiziell. Also, das kann man, also das da macht keiner einen Hehl draus. Auf jeden Fall. Das ist doch eine Amazone, das ist, glaube ich, die stämmigste von allen, oder kann das sein? Ja, aber ist schon, ist schon eine geile. Also hat schon was. Also muss man schon ganz ehrlich sagen, ich stehe nun mal nicht auf Muckis, aber Amber. Die Frucht? Nein, Amber aus Sucker Punch. Riesenfilm. Ach, ich dachte gerade Amber aus Sachsen. Okay. Amber Schmidt aus Sachsen. Amber aus Sucker Punch, kennst du nicht? Nee, Sucker Punch. Google's mal. Auf jeden Fall. Und lass mich jetzt noch kurz zu Ende bringen. Asiatische Schönheit. Bei Phoenix zusammen mit CM Punk ist plötzlich ganz groß im Rennen um den Divas-Titel. Warst du da aber schon früh, oder? Ja, natürlich, aber sie war es eben in letzter Zeit eben nicht. Und jetzt ist es wieder. Wer auch, sag ich mal, zur Clique so um CM Punk gehört, ist Evan Bourne. Oder zumindest weiß man, dass CM Punk von Evan Bourne viel hält. Auch der könnte durch dieses gewonnene Tag Team Match gegen die Tag Team Champions jetzt endlich mal einen Titelkampf bekommen. Und das ist wieder ein anderes Thema, aber ich schneide es kurz. Colt Cabana, der beste Freund von CM Punk, egal wer das jetzt ist, das ist ein Ring of Honor Wrestler, Indie Wrestler, cooler Typ, hat auch einen Podcast, Hi Cold, hat ein Tryout Match bekommen gegen Wade Barrett bei SmackDown. Was ist ein Tryout Match? Ja, er durfte halt mal außerhalb, er ist eigentlich nicht auf der Gehaltsliste der WWE und man hat ihn mal getestet. Man schaut halt, was er so kann. Natürlich wissen sie, was er kann. Man probiert so ein bisschen rum. Chad Benjamin, der vor einiger Zeit mal gekündigt wurde, hatte das auch und dachte, er kam jetzt wieder zur WWE zurück. Das kam natürlich nicht dazu. Aber wir sind bei Raw. Und da gab es noch ein Titelmatch. Der neue WWE Champion Alberto Del Rio. Wer ist das? Hat seinen Titel verteidigt gegen Rey Mysterio. Mr. 1,50. Und der war auch in Stuttgart. Damals war er noch WWE Champion. Unglaublich. Nein, wenn er war World Heavyweight Champion. Denn Rey Mysterio hat vor genau 3 Wochen seinen ersten WWE Championship gewonnen. Dann war er damals World Heavyweight Champion. Aber allein damals, nein, ich weiß, was du sagen willst. Der war mit Bobby Lashley in einem Ring. Bobby Lashley, ungefähr sein Bizeps, wiegt so viel wie Rey Mysterio. Und Rey Mysterio weiß genau, was du sagen willst. Es ist das Gleiche, wenn das wird jetzt echt spannend werden. Versuchen wir es auch einfach ohne diesen Wenn. Heidi Klum, Werbung machen würde für Übergrößen. So können wir es ausdrücken. Das wäre aber es geht einfach nicht. Ist einfach man hat, so. Ja, man, hat ja für, man hat ja für. Heißt der Heidi Klum überhaupt? Heißt der Heidi Klum eigentlich? Der? Man hat ja extra für Rey Mysterio, also wenn er den Titel hielt, den World Heavyweight Champion Titel, hat man ihn ja nur World Champion Titel genannt. Weil man ja selber gemerkt hat, dass Heavyweight Champion so ein bisschen kontraproduktiv ist. Alter, ich war damals in Stuttgart, als der auch gekämpft hat. Wie gesagt, der ist an mir vorbeigelaufen. Der war kleiner und schmäler wie ich. Ich bin. Hallo? Du wiegst 110 Kilo. Natürlich ist der kleiner und schmäler wie du. Ja, klar. Aber das heißt, dass er kein Heavyweight ist. Darum geht die Wrestling. Scripted Reality. Der ist doch nur Heavyweight, weil seine Maske 12 Kilo oder so. Deswegen ist er gerade. Der ist kein Heavyweight. Der wird so um die 180 Nein, der wiegt, glaube ich, 78 Kilo hieß es damals. Habe ich jemals irgendwo. Und das reicht, um vierfacher World Champion zu werden. Und das ist auch cool. Und wer hat das Match übrigens gewonnen bei Raw? Welchem Raw jetzt? Ja, Alberto Del Rio, der neue. Ja, wahrscheinlich Alberto Del Rio, wer auch immer das ist. Unfassbar, und du hast recht. Ja, auf jeden Fall. Alberto Del Rio. Du kennst nicht Alberto. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du kennst tatsächlich nicht Alberto Del Rio. War der bei Harlem Heat? Nein, in dem Fall nicht. Trifft auf einem anderen Kollegen zu. Alberto Del Rio, lass mich dir Alberto Del Rio anhand seines Entrances vielleicht nahebringen. Bitte. Entrances heißt? Na, dass der jetzt reinkommt. Okay. Das ist sein Buddy, Ricardo Rodriguez, der ihn jetzt einführt. Wir hören die Stimme von Michael Cole. Alberto Del Rio kommt in die Halle gefahren mit einem Aston Martin. Und so kommt er immer in die Halle. Er hat immer ein Special Car bei sich. Und dieser Alberto Del Rio ist aktueller WWE Champion. Oh meine Wünsche, Eddie Guerrero würde aufstehen und den zum Arsch fahren. Weil das ist gestern nicht schade. Eddie! Ja, also das muss reichen jetzt hier. Ja, also wie gesagt, ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, wir sind ja kein Podcast voller Schwachsinniger. Es geht einfach nur darum, in diesem Podcast ist mein Ziel, Tobi wieder dem Wrestling nahezubringen. Das ist mein Ziel und wir trinken dabei ein, zwei Bierchen und haben Spaß. Aber also Leute, denkt nicht, wir sind Schwachsinnige. Okay, ja, ist bald geschlagen. So, Wer es gegen Alkohol hat, sollte jetzt einfach vielleicht sich einen anderen Podcast suchen? Ja, einen mit irgendwelchen Schwuchteln oder so. Es gab aber noch mehr bei Raw, um dahin wieder zurückzukehren. Und zwar, den SummerSlam hast du ja so ein bisschen mitverfolgen können. Da war ich ein bisschen irritiert. Du hast vorhin gefragt, ob Kevin Nash zurückgekommen ist. Ja. Das hast du aber mitbekommen. Jetzt, oder? Ja, ich habe. Okay. Hey, youtube.com, Riesenseite. Okay. Du weißt, dass ich deine Adresse veröffentliche dann später hier. Nee, auf jeden Fall. Warum meine Adresse? Was habe ich denn mit YouTube zu tun? Deine Röhre. Schisse. Meine Röhre ist gerade definitiv. Das ist definitiv on the way zum Hype. Ich möchte den gerne bei iTunes hochladen als clean. Den noch sind wir ja soweit. Auf jeden Fall ging es ja darum, es hieß, dass Kevin Nash eine SMS bekommen hat. Wann? Beim SummerSlam. Ob er nicht kommen könnte und egal wer gewinne. Also das, ich fange mal von vorne an. Es gab ja das Championship-Match um den, also es gab ja zwei Champions, so muss man mal anfangen. CM Punk und John Cena. Und dann gab es... Wer? Also der eine war der WWE-Champion, der andere war der WWE-Champion. Ich habe dir ja vorhin schon mal erklärt... Randy Orton ist der neue irgendwas. Ich habe dir ja in einem privaten Gespräch vorher erklärt, dass eben CM Punk in Chicago bei Money in the Bank John Cena besiegen konnte und dadurch neuer WWE-Champion wurde. Daraufhin, laut Storyline, sein Vertrag ausgelaufen ist und er von der Bildfläche verschwand. Dann wurde ein Championship-Tournament angesetzt. Das konnte Rey Mysterio gewinnen, war damit Nachfolger von CM Punk und neuer WWE-Champion. Am selben Abend, als er WWE-Champion wurde, musste er seinen Titel gegen wen denn wohl... Weil, also du darfst jetzt... Pass auf. Ich gebe dir mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Hat er seinen Titel gegen John Cena aufs Spiel setzen müssen? Oder hat er seinen Titel gegen John Cena aufs Spiel setzen müssen? Oder Als dritte Möglichkeit hat er seinen Titel gegen John Cena aufs Spiel setzen müssen. Ich gebe dir noch einen letzten Tipp. So, gegen wen denn? Das ist ganz einfach. Aber ich weiß seinen Namen nicht mehr. Wie ist der Partner von Booker T. der Halloween? Eine Frage, die wir uns mit Sicherheit noch stellen werden. Also, er hat natürlich den Titel gegen John Cena. Stevie Ray. Stevie Ray, so hieß er. Stevie du Ray, hast Alter. Die Grundlage unseres Podcasts. Alter Schwede. Wir haben gesagt, wir hören auf zu podcasten und wir wissen, wie der Tag Team Partner von Booker T. Stevie Ray. Scheiße. Alter, ich gehe jetzt. Ich brauche noch ein Bier. Ich brauche noch ein Bier. Das gibt's doch nicht. Also, in jedem Fall halten wir fest, John Cena hat am selben Abend, wie als Rey Mysterio den Titel gewonnen hat, den Titel wiederum von Rey Mysterio gewonnen und war damit neuer WWE Champion. Das hatte zur Folge, dass CM Punk zurückkehrte und sagte, Moment mal, ich bin ja WWE Champion. The Understupid ist ein Freudscher. Definitiv. Auf jeden Fall. Undisputed, hast du meine Undisputed. Undisputed. Ja, undisputed, meinst du wahrscheinlich? Undisputed. Also, in jedem Fall hatte die WWE Wesley Snipes zum ersten Mal in ihrer Geschichte zwei WWE Champions. Und nun ging es darum, wer ist der undisputed WWE Champion? Dafür gab es das SummerSlam Match, in dem Triple H Guest Referee war. Warum? Laut CM Punk, weil er halt das Spotlight für sich beantragen wollte da in diesem Match. Was ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Ich meine, sind wir mal ehrlich. In der Attitude Era gab es einen, der hat gebrüllt wie ein Schwein. Das war Triple H und die anderen haben die Show gemacht. So. Und Triple H, ja, der hat irgendwo auch richtig gemacht. Der hat die Alte vom Chef geknallt und damit hast du halt einfach auch schon mal ein Stein im Brett. Darum soll es aber jetzt nicht gehen, sondern es geht, wie gesagt, darum, wie das Ganze da entstanden ist beim SummerSlam. Es gab dieses Match beim SummerSlam. CM Punk konnte es unter mysteriösen Umständen gewinnen, denn Rey Mysterio hat nichts damit zu tun gehabt. Nein, in dem Fall nicht. Aber Triple H hat einen Three Count gemacht, obwohl der gute John Cena einen Fuß auf dem Ring Seil hatte. Ja. Und das Lustige ist, Triple H sagte danach, er konnte es einfach nicht sehen. Und währenddem wir hier so ein bisschen rumpodcasten, suche ich dir mal genau die Szene raus, die Triple H überhaupt nicht sehen konnte. Und was ist dann wohl passiert? Das Match hat CM Punk gewonnen. Ich suche jetzt gerade. Ja klar, weil er hat es ja nicht gesehen. Ist ja selber schuld. Wär da weg gewesen? Müssen wir mal gucken. Sind wir hier schon beim Richtigen? Einen Moment mal bitte. Nee, das ist noch mitten im Match. Also was ihr jetzt vielleicht nicht wisst, wir gucken uns gerade so nebenbei ein bisschen den SummerSlam an. Ich versuche jetzt dem Tobi mal zu zeigen, wie es zu kampfentscheidenden Szenen kam. Es ist ein bisschen schwierig. So, und zwar, da war sie. Da war sie. Ja, und du musst, viel interessanter ist jetzt, du musst versuchen mal jetzt auf Triple H zu achten. Bei der ganzen Cover-Geschichte. Und wie gesagt, hinter dem Hintergrund, Triple H hätte es nicht sehen können. Also, nicht noch ein Ticken vor. So, jetzt kommt gleich der GTS. Hier ist er. Was macht er jetzt? Warum steht der Laden nicht? Ah ne, jetzt waren wir wieder soweit. Moment, wir müssen wieder zurück. Jetzt wird der Podcast ein bisschen doof. So, wir schneiden das. So, also John Cena hier mit seinem großartigen Finish, CM Punk kommt zurück, verpasst ihn einen Kniestoß gegen den Kopf und jetzt kommt der GTS. Was ist GTS? Ja, und CM Punk ist ein Finisher. Ah, so, ja. GTS und war er jetzt auf Hunter. Er guckt extra nochmal hin, ob der Fuß auch ja auf dem Seil ist. CM Punk gewinnt, Triple H sagt später. Und er lacht, hast du gerade gesehen? Der hat gelacht. Also Richtung Ringside, glaube ich, hat er gelacht. Ja, wahrscheinlich nach dem Motto. Über uns. Über uns. Ja, auf jeden Fall, das war der Moment, als Triple H sein CM Punk zum Titel letzten Endes verholfen hat. Daraufhin tauchte Kevin Nash auf. Hast du die Szene schon gesehen? Wenn wir schon mal online sind, können wir dir die Szene auch. In einer noch ganz, ganz schlechten Bildqualität bei YouTube. Verschissene Deine Scheiße. Röhre. Also wir sehen jetzt CM Punk. Also, CM Punk hat das ganze Ding dann gewonnen. Ich sagte es bereits, John Cena diskutiert. Ah, Pause. Jetzt ist er Champion, aber der ist doch gefeuert worden, oder? Diese Feuergeschichte war ja schon lange davor. Also man sieht ja jetzt gerade übrigens im Bild, wie Triple H CM Punks Arm in die Luft reißt, zusammen feiern. Ja, Triple H war übrigens auch mal Bodybuilder. Der war auch kein Stück besser wie irgendwie in John Cena. Am Anfang hat man das aber nicht gesehen, dass er Bodybuilder war. So. Ja, jetzt sieht er mir ein bisschen ähnlich, finde ich, teilweise. So, jetzt wird man gleich im Hintergrund... Dein kleiner Bruder vielleicht ein bisschen. Jetzt wird man gleich im Hintergrund sehen, dass wer auftaucht. Guck mal hier. Wer ist da? Wen siehst du da? Der Ex-Partner von Razor Ramon bei den right. Outsiders. Genau, Kevin Nash. Der ja beim Royal Rumble noch als Diesel auftrat. Und jetzt kommt praktisch Kevin Nash. Als Bodyguard von wem? Look at this. Und verpasst... CM Punk erstmal hat einen Faustschlag. Und jetzt. Running Clothesline. Nein, der hat mit der Faust getroffen. Aber jetzt, was passiert jetzt? Erstmal kurz, Triple H ist total verblüfft. Und da ist es. Die Jackknife Powerbomb. Und das wiederum. Und jetzt muss ich noch weiter ausholen. Es gab ja, Money in the Bank sagt dir was. Muss ich dir nicht erklären. Meiner Meinung nach. Die größten Kämpfe aller Veranstaltungen, das Highlight. Unter anderem mit Shelton Benjamin, der nicht mehr dabei ist. Aber das war Money in the Bank. Match, das waren die größten Matches bei WrestleMania schlecht. Und jedes Money in the Bank Match hat Alberto Del Rio gewonnen. Bei WrestleMania. Hat mittlerweile einen eigenen Pay-Per-View. Was für eine Scheiße. Ja, was für eine Scheiße. So läuft halt einfach im Business. Es gibt mittlerweile gefühlte 17 Pay-Per-Views im Monat. Das ist. Jetzt schaut der Moment. Er nutzt natürlich die Möglichkeit. Wie alle anderen auch. Gut, aber ich würde es genauso machen. Oh, es könnte sein, dass ihr jetzt vielleicht gar nichts hört, deswegen sollte ich es vielleicht kommentieren. Also Alberto Del Rio löst jetzt seinen Koffer ein. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Und natürlich gewinnt er den Titel sozusagen mit Hilfe von Kevin Nash. Aber zurückzukommen zu jenem Kevin Nash. Kevin Nash hat also gesagt, es ging darum, warum hast du das Ganze gemacht? Triple H hat ihn persönlich zu Raw eingeladen, hat gesagt, hier kannst du erklären, was da abging. Kevin Nash hat gesagt, ja, mein guter Kumpel Triple H hat mir eine SMS geschickt, egal wer... Wer hat ihn eingeladen? Triple H. Du kennst den Klick, die beiden. Komm mal später so. Triple H hat ihn eingeladen zum SummerSlam. Angeblich. Und hat gesagt, hat ihm eine SMS geschickt, egal wer das Match gewinnt, verpasse ihn in Jackknife. Kurz gesagt, liebe Wrestling-Nerds, ich weiß, es ist nicht der Wortlaut, aber egal. Kurz gesagt, geh rein, hau ihn eine auf die Fressluke. Das hat Kevin Nash getan. Jetzt heißt es natürlich, ja, Moment mal, die SMS war ja gar nicht von Hunter Triple H. Die Frage, die sich jetzt stellt, wer hat Kevin Nash die SMS geschickt? Das ist jetzt die Frage, die wahrscheinlich... dann irgendwie gelöst wird mit Stephanie McMahon oder sonst irgendwen. Darum ging es auch in Raw? Ja, darum ging es auch in Raw. Wer hat denn die SMS verschickt? Was denkst du denn? José Mourinho. Wo wir wieder beim Thema sind. Also, was mir noch was mir noch so ein bisschen... José Mourinho nicht. Eins von den zwei wird sein. Was mich noch so ein bisschen, negativ stimmt, CM Punk hat in der Zeit, als er Heel war, eigentlich das Ganze. Warte, ganz kurz, was ist ein Heel? Heel und Face? Fragst du jetzt nicht im Ernst? Heel ist der Gute oder der Böse? Na, wenn Face und Heel? Face, Gesicht, Face hört sich gut an. Ja? Heel hört sich eher nach. Ich weiß, was die erste Bewertung sein wird bei iTunes über uns. Zwei Schwachsinnige, die sich nicht mit Wrestling auskennen. Und ja, ihr habt recht. 50% davon. 100. Also, Heel ist der Böse der ganzen Geschichte. Face ist der Gute. Und CM Punk wurde eigentlich erst stark, als er Heel war. Heel ist der Böse. Ganz genau. Und da hat er eigentlich seine Qualitäten gezeigt, dass er gute Promos halten kann, dass er wirkt einfach wie ein Heel. Er ist einfach ein Heel von seinem Charakter her. Und jetzt beginnt die WWE, weil sie natürlich merken, wie die Zuschauer auf ihn reagieren, ihn langsam, aber sicher in so eine Tweener-Rolle. Noch ein neues Wort für dich. Weißt du, was ein Tweener ist? Keine Ahnung. Der ultimative Tweener ist Stone Cold Steve Austin. Ein Mann, den man eigentlich hassen sollte, aber den alle lieben. Also, im echten Leben würden alle sagen, das ist ein Arschloch, aber in der WWE finden es alle cool. Und ich sag dir, warum? Weil man gerne selber so wäre wie er. Da funktioniert das. Man identifiziert sich mit diesen Typen. Genauso wie CM Punk. Man möchte gerne die Eier haben, seinem Chef sowas ins Gesicht zu sagen, wie es er da eben bei Raw getan hat. Aber das ist schon wieder, das geht schon wieder zu weit. Ich will ja eigentlich jetzt bei der Sache bleiben. CM Punk turnt so langsam zum Face, muss plötzlich gegen Leute antreten, die die er eigentlich mag. Wahrscheinlich in 2 Wochen dann wieder mag. Und was mich richtig schockiert hat, es gab eine Schluss... Es gab ja dieses Match. Dieses Match zwischen Alberto Del Rio und Rey Mysterio. Ja. Daraufhin kam Mr. Wonderful. Paul Orndorff. Nee, in dem Moment meine ich John Cena wieder zum Ring und hat erstmal Alberto Del Rio rund gemacht. Warum fiebt ihr ein Hund, dass er jetzt doch hier... Ist Mr. Wonderful Fan. Paul Orndorff. Dass er doch jetzt kennt hier... Ihr dass er doch jetzt hier, Kirby, wir nehmen einen Podcast auf. So geht das ja nicht. Geh mal raus, genau. Also in jedem Fall, ist der Hund weg? Ja. Okay, also auf jeden Fall kam John Cena raus, hat Alberto hier rund gemacht, was er doch für eine Pussy sei, dass er hier in den Ring steigt und einen total am Boden liegenden CM Punk covert. Und CM Punk hätte ja den Titel wenigstens verdient, weil er, man muss dazu sagen, CM Punk hat Money in the Bank 2-mal gewonnen, hat es auf dieselbe Art und Weise dann sich den World Heavyweight Titel gewonnen. War es nicht bei jedem so bisher? Ja, natürlich. Und John Pussy Cena, ja, die Oberschwuchtel, egal, ich möchte hier nicht meine persönliche Meinung. Warte, The Marine. The Marine, genau. Oder wie CM Punk sagt, es gab ja von dem Money in the Bank Match folgende Stipulation: Wenn CM Punk gewinnt, ist John Cena gefeuert. Und daraufhin sagte CM Punk: Ja, okay, John, dann kannst du nach Hause gehen und Marine 4 drehen. Das fand ich ziemlich cool. Gibt's 2 und 3 eigentlich? Ja, oder? Und zwar 2 mit Teddy Biasi, aber da. Mit dem Jungen oder dem Alten? Mit dem Jungen. Aber da kommen wir auch noch später mal irgendwann dazu. Auf jeden Fall, um jetzt das ganze Ding mal abzurunden. John Cena kam raus, hat Alberto Del Rio rund gemacht. Man kann jetzt davon ausgehen, dass Alberto Del Rio und John Cena um den Titel antreten. Aber was danach passiert ist, als Raw offline ging, hat mich schockiert. Und zwar, Alberto Del Rio, das hat man noch gesehen, verschwindet aus der Halle. Und nachdem dann ist Raw off-air gegangen. Und dann muss ich Folgendes zugetragen haben. CM Punk hat Alberto Del Rio zurück in den Ring geprügelt. Sprich, er hat mit John Cena indirekt zusammengearbeitet und hat eindeutig eine Face-Rolle eingenommen. Definitiv, er hat praktisch den Guten gespielt und das wird die WWE bereuen. CM Punk ist kein Face, CM Punk muss hier bleiben oder Twiner, aber warte, nicht war ganz Face. Gerade. Was? Das Ding ist off-air gegangen und wer hat ihn zurückgeprügelt? Also, der ganze Laden geht off-air, ja, im Ring steht John Cena mit dem Mikrofon. Und CM Punk haut ihn zurück. Und CM Punk prügelt ihn oder bringt ihn praktisch zurück zum Ring. Alter. Dort wird er von John Cena, kriegt er wahrscheinlich den Attitude Adjustment ab. Das ist Johns Finisher. Und Knuckle Shuckle. Und CM Punk verpasst ihn in GTS. Und ja, super. Also das finde ich sowas von kacke. Ich habe wirklich gehofft, dass die CM Punk Story und zusammen mit John Cena alles irgendwie verändern würde. Das tut sie offensichtlich nicht. Weil CM Punk genauso. Nein, weil die gleiche und ich sagte, das ist hier gleich mein erster Run, weil die WWE es nie kapiert hat, wie man eine Storyline ordentlich sellt. Das haben die nie verstanden. Das haben sie bis heute nicht verstanden. Die geilsten Storylines haben sie. Also pass auf, es ist ja ein Ding, so eine Storyline ins Rollen zu bringen. Ja, dass sie interessant ist. Aber was die WWE nie schafft, ist die erstens mal auf einem hohen Level zu halten und zweitens mal sie gut zu Ende zu bringen. Das schaffen die nicht. Weißt du warum? Weil sie auch nie die Eier haben, mal so eine Pfeife wie John Cena einfach verlieren zu lassen. Ja? John Cena, ich mag John Cena aus dem Grund, ich sag dir, warum ich John Cena mag. Der Marine. Nee, weil er wirklich nach außen hin auf mich so wirkt, als ob er dieses Business wirklich liebt. Ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht und keiner kennt ihn. Keiner von denen, die das jetzt hören, werden John Cena so kennen, wie man ihn kennen sollte, um das zu beurteilen. Aber ich bin der Meinung, ich glaube schon, dass er das Business liebt, ja, dass er, also er hat schon verdient, da oben zu stehen. Aber das Gimmick, was er da besetzt, ist einfach fürchterlich. Diese Schwuchtel, die da ständig im Ring steht und für den Weltfrieden boxt. Ey, das kann wirklich... War nicht früher irgendwie so ein Hip-Hopper, der mal und so Street Fighter cool. oder so... Und da war es noch cool. So mit roten Baseball, Basketball... Und da war es noch cool. Shirt mit Cappy Fallschirm auf und so, das war... Und da war es noch cool. Das ist meine erste Erinnerung an CM Punk, an John Cena. Und da war es wirklich auch noch, da war es noch was Besonderes. Und dann hat mal John Cena geturnt, hat sich dafür entschlossen, dass er der größte und beste WWE-Champion aller Zeiten wird und irgendwie das Aushängeschild des 21. Jahrhunderts. Ich kann damit auch leben. Also ich finde es auch noch okay. Der war ein Grund, warum ich irgendwann aufgehört habe, das Ding anzuschauen. So, und ich wette mit dir, in diesem Moment, nach 55 Minuten Podcasting, sitzen jetzt, die bis jetzt durchgehalten haben, vor ihrem iPod oder sonst irgendwelchen Abspielgeräten und klatschen. John Cena ist der Grund, warum Wrestling so ist, wie Wrestling jetzt ist. Nämlich öde, langweilig. Das ist der Grund, warum... Nicht langweilig, aber voraussehbar. John Cena verliert einen Kampf nicht. Wenn John Cena ein Main Event hatte, also eine Zeit lang, ich als ehemaliger Sky-Abonnent habe mir dann auch hinter wieder mal so eine Großveranstaltung rausgelassen und er hat immer den Hauptkampf und das ist einfach wie so eine schlechte Love-Comedy. Daddy Soap. Das ist so eine... Das ist okay. Es gibt immer ein Happy End. Es wird nicht sein, dass... Ja, aber die Frage ist, für wen gibt es ein Happy End? Ich sag nicht, für wen es ein Happy End gibt. Für den 6-Jährigen, der da zu so einem scheiß SummerSlam fährt, für den gibt es ein Happy End. Aber für mich als Fan, der Movement sehen will in diesem ganzen Business, der Leute, der genauso was will, wie was hier im Punk jetzt eben war in den letzten Wochen, für den gibt es kein Happy End. Der geht halt einfach danach ins Bett oder auf Arbeit oder sonst irgendwas und denkt sich, hat sich echt super gelohnt. Wenn du Glück hattest... Wenn $2,000 für eine 8... Nee, auch wenn ich es mir nur... von mir aus nur bei scheiß Pirate Bay runterlade. Ja, also... Ja, illegal beziehe. Trotzdem kotzt mich das an. Wir machen nichts illegal. Natürlich nicht. Aber trotzdem kotzt mich das an, dass ich die Zeit dafür investiere, wieder so einen Scheiß zu sehen. So, und jetzt endlich mal gab's einen Umschwung in der WWE, in dem man gesagt hat, okay, wir lassen CM Punk diesen Main Event gewinnen. Gut, es war halt nicht der Main Event Money in the Bank. Dann gab's einen SummerSlam, da hat man ihn auch nicht clean gewinnen lassen, sondern Scheiß John Cena durfte ja wieder seinen Fuß aufs Seil legen. Ich möchte wirklich nicht über... Ich weiß, ich sag Scheiß John Cena und was weiß ich. Ich mecker darüber. Ja, aber das hat die WWE wirklich geschafft, dass ich diesen Typen nicht mehr ertrage. Und zwar wirklich keine Sekunde länger. Ich kann ihn einfach nicht mehr ertragen. Und allein die Vorstellung, dass der gegen die Zahnfee Rocky Johnson bei WrestleMania 28 antritt, macht mich irre. Alter Schwede, hast du den mal Faster gesehen? Dwayne The Rock. Du meinst Fast and Furious 5, oder was? Nein, The Faster. Nee, habe ich nicht, aber das macht mich irre. Ich habe ihn da, wir können nachher noch angucken. Aber ich sag dir auch warum. Ich guck mir wirklich fünfmal lieber irgendwie ein Match an zwischen Evan Bourne und weiß der Kuckuck, sonst irgend so ein Knallkopf. Aber John Cena ist sowas von vollkommen unten durch. Den müsste man erstmal irgendwie ein halbes Jahr nur Matches verlieren lassen. Also das ertrage ich einfach nicht mehr. Also wie gesagt, ich habe ja bis vor 3 Jahren, war ich ja immer bei Main Events, bei Großveranstaltungen. Ich habe mir eigentlich viel angeschaut, bis vor 3-4 Jahren. Aber dann war es halt so, dass echt 2 Jahre immer der John Cena das Hauptmatch hatte und immer das gab den gleichen Ausgang. Und der Höhepunkt von dem Match war eigentlich, der Höhepunkt von der Veranstaltung war nie der Kampf um den Titel, wo John Cena kämpft. Es war immer wieder Royal Rumble, wo der Hauptkampf nicht der war, oder der Special-Kampf war nicht der, wo es um den Titel ging. Es ging halt immer darum, dass John Cena war das Gute, was, sagen wir mal so, John Cena war das, was die USA, also in Reality, nach außen verkörpern will. Wir sind die Guten. Hey Leute, wir wollen ja nur helfen. Der war fertig. Die haben eine Stunde lang haben sie gekämpft, werden die Vollpfosten. Egal gegen wen, und dann hat er einen platt gemacht, und dann saß er 5 Minuten lang auf dem Boden in seinem scheiß Ring, seine Musik lief, zum 12. Mal nacheinander, seine Einlaufmusik, und irgendwann ist er aufgestanden, hat dann diesen Marine-Gruß gemacht, in alle Richtungen, ist dann Richtung Kabine gelaufen, irgendwann hat er immer hinguckt, hat nochmal in die Menschen reingeschaut und ist dann gegangen. Hack, fickt euch doch recht, ich zahle doch keine 15 Euro bei Sky, dafür, dass jedes Mal der Film gleich endet. Das Schöne ist, du kannst ein Pay-Per-View kaufen und weißt, wie die anderen 24 sind. Nämlich, da geht es ja schon weiter. Warum 24 Pay-Per-Views? Es sind nur 12. Oder 13? 12 oder 13? Jeden Monat wahrscheinlich ein. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Leute irgendwie eventuell zu uns zuhören, keine Ahnung. Aber vielleicht in unserem Alter sind und wissen, als es früher gab es den Royal Rumble, die WrestleMania, den SummerSlam. Kann ich dich gleich ausbremsen. Und würde heute nicht mehr funktionieren. Würde nicht mehr funktionieren. Das war's. Aber ich sagte, warum es, ich fand es auch toll, aber ich sagte, warum es nicht klappt. Man hat sich drauf gefreut. Ja, ja, das auf jeden Fall. Und man konnte auch Fäden besser aufbauen. Also man konnte einfach so eine Spannung erzeugen. Aber das würde jetzt nicht mehr gehen, weil die Kuh liegt schon im Brunnen. Also der Fehler wurde ja schon gemacht vor, seit wann gibt es diese Geschichte, dass es so viele Pay-Per-Views gibt? Ich würde mal sagen, so seit 2000. In Your House. Damit ging es los. In Your House. Seitdem sie die WCW und die WWF damals zusammen. Nee, das ging schon vorher los bei In Your House. In Your House gab es dann auch immer jeden Monat. Und seit dieser Phase hat das gekippt. Und das kannst du jetzt nicht mehr zurückdrehen. Denn jetzt würden die Leute sagen, ja, oder auch die Scripter, das Kreativteam, das könnte gar nicht mehr so Storylines aufbauen, weil die wüssten wahrscheinlich gar nicht, wie es geht. Also man kann es nicht zurückdrehen, aber man kann ja trotzdem, guck mal, die CM Punk John Cena Geschichte zeigt ja, dass du trotzdem eine geile Storyline hinkriegen kannst. Ja, es funktioniert ja trotzdem. Auch wenn du in kurzer Zeit hintereinander Matches hast, kann es funktionieren. Es liegt also letzten Endes nur an der WWE selber, beziehungsweise am Kreativteam, eine gute Storyline hinzukriegen. Denn, anderes Beispiel, Randy Orton und Christian haben jetzt beim SummerSlam, ich glaube, ihr fünftes Match oder viertes Match in dem Pay-Per-View hintereinander gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir haben fast alle gefallen. Die Krönung war jetzt beim SummerSlam, wo ich eigentlich nahtlos zu einem weiteren Thema, das ich mir hier notiert habe, zukomme, nämlich Randy Orton. Also ich muss wirklich sagen, ich finde Randy Orton so vom Gimmick her, wie er früher war als Heel, er ist ja auch mittlerweile Face, fand ich ihn ziemlich cool. Ja, dann jetzt als Face ist er relativ langweilig geworden, aber seine Matches, muss ich sagen, es ist einer derjenigen, der sich wirklich ins Zeug wirft. Also, was er an Aktion zeigt, finde ich beeindruckend. Der zeigt wirklich klar 2-3 RKOs, wo er mit seinem Rücken aufs Kommentatorenpult fliegt, dreimal hintereinander. Dieses verfickte Kommentatorenpult geht eben nicht kaputt. Und er stellt sich wieder hin und zeigt denselben Move nochmal. Und ich glaube, in ihm kotzt er einfach nur ab, dass alles so scheiße präpariert ist hier in dem Laden. Aber er ist sich nicht zu schade, das ein weiteres Mal zu machen, das mit anderen Superstars zu machen, in Sendungen wie SmackDown, wo er nicht jetzt, sag ich mal, besonders viel davon erwarten kann, dass es jetzt wahnsinnig viele Leute sehen, weil SmackDown eigentlich keine Sau mehr guckt so richtig. Die Einschaltquoten sagen jedenfalls nichts so Berauschendes und die Hallen sind auch nicht richtig voll, also naja, aber das ist auch ein anderes Thema. Auf jeden Fall, dann kam das SummerSlam-Match, No Holds Barred, also praktisch... Keine Regeln. Genau. Und ich habe zuerst gedacht, ja, mal wieder so eine Geschichte, wo dann irgendwann einer einen Stuhl nimmt, den anderen auf den Rücken haut und dann war es das. Nein, das war mal wirklich wieder No Disqualification. Irgendwann war der Ring voll mit lauter Zeug. Und es war geil. Und es hat Spaß gemacht zu gucken. Es war das Match des Abends. Es war einfach ein grandioses Match. Nicht, weil die beiden super gerestelt haben, sondern weil sie gewusst haben, wie man Entertainment erzeugt. Wie ich vor dem Fernseher sitze und wirklich zeitweise, oh my God, denke. Der Finisher von Randy Orton, RKO, auf die Ringtreppe und es hat beim Zusehen wehgetan. Ohne, dass jemand geblutet hat, das ist ja auch so eine Geschichte, braucht man Blut? Ist es jetzt gut oder schlecht, dass es keins mehr gibt? Es gab kein Blut und es gab ein bisschen Blut sogar, allerdings unfreiwillig, also nicht wie früher mit der Rasierklinge. Und es war eines der Matches der letzten Monate, das wirklich grandios war. Und ich muss sagen, Randy Orton, Hut ab. Ich habe wenig von ihm gehalten in den letzten Wochen, aber mit diesem Match hat er mich wieder auf seine Seite gezogen. Richtig geiles Match und Randy Orton, also perfekt. Wir waren aber bei Raw stehen geblieben, glaube ich. Ich wollte noch kurz sagen. Wir reden die ganze Zeit schon über Raw, oder kann das sein? Ja, aber irgendwie, das Lustige ist ja, ich wollte ja eigentlich hier mehrere Themen heute abgrasen. Ich habe gesagt, ich möchte, bevor wir angefangen haben zu aufzunehmen, habe ich auch gesagt, ich möchte heute noch keinen Podcast mit 2-3 Stunden machen. Aber wenn ich jetzt sehe, dass wir schon über eine Stunde sind, müssen wir uns echt ein bisschen ranhalten. Wir werden gar nicht alles durchbekommen. Ran war ganz toll damals. Ja, wir werden aber gar nicht alles durchbekommen. Aber du gehst jetzt auch noch in Urlaub. Das heißt, wir können nicht gleich eine zweite Folge hinterher schieben. Wir müssen ein bisschen warten. Ihr seht aber schon, für alle, die jetzt zuhören, wir haben zu allem eine Meinung. Und wir haben es tatsächlich geschafft, in einer Stunde bis jetzt nur über eine einzige TV-Show zu senden. Im Endeffekt müssten wir, glaube ich, 4 oder 5 Podcasts pro Woche raushauen. Das machen wir natürlich nicht. Nee, aber ich möchte das Thema nochmal ganz kurz aufgreifen, was ich gerade eben gesagt habe, nämlich mit Raw und mit dieser ganzen Heel-Tweener-Face-Geschichte. Die WWE... Was ist jetzt nochmal ein Tweener? Das ist der praktisch dazwischen steht. Also, wie gesagt, ich würde es so beschreiben. Das ist der Typ, den alle gern sein würden, aber keiner macht's, weil er halt so schön böse ist. Einfach das Arschloch, das jeder cool findet, aber... Stevie Ray, Harlem Heat. ja, mit Sensational Sherry, also Gott hab sie selig. Die WWE muss wirklich umdenken und muss endlich kapieren, dass sie ihren ganzen Laden nicht auf die Säule John Cenas stellen kann. Das wird nicht funktionieren. Die WWE muss sich breiter aufstellen. Vor allem, was passiert, wenn John Cena sich heute Abend die Pulsadern aufschneidet, wie Chris Brown war? Hat er sich nicht selber umgemacht? Nee, ich glaube, dass er aufhängt. Ist ja das Gleiche. Was, wenn sich Chris Benoit, warte mal, was, wenn die John Cena jetzt genau in dem Moment aufhängt? Ich glaube, wenn es jetzt... Was macht die WWE dann? Ich glaube, wenn es jetzt passieren würde, wäre der beste Zeitpunkt, also der beste, in Anführungsstrichen... Dann würden sie sagen, dass sie im Punk war. Nee, sie haben jetzt halt einfach Potenzial, das hinterher schieben können. Aber wenn du mir die Frage stellen würdest vor 2 Monaten, denn, oder vor 3, hätte ich gesagt, ja, dann musste Mist den Laden wuppen. Wer ist The Miz? Ja, wer ist The Miz? You're awesome. Wer ist The Miz? Ist es awesome? The Miz ist ein Mid-Kader, der gut ist, ein guter Mid-Kader, aber eben keiner mit Champion-Potenzial. Aber ich komme wieder in den Rant. Ich will jetzt nicht schon wieder anfangen. Dazu werden wir bestimmt noch oft genug kommen, weil es gibt einige Sachen, die mich stören an der WWE. Ich möchte jetzt endlich dieses scheiß Raw-Thema mal hier ad acta legen. Und zwar, John Cena, wie gesagt, hat zusammen mit CM Punk gearbeitet, also sprich, man hat für die Zuschauer in der Halle, nicht für die Fernsehzuschauer, aber für die Zuschauer in der Halle, Punk als Face dargestellt, finde ich zum Kotzen und ich hoffe, dass CM Punk trotzdem weiterhin diese Rolle als Trainer einnimmt und vor allen Dingen... Oder nicht. Weißt du warum? Weil er einfach auch nur ein scheiß geldgeiler Sack ist, glaube ich. Ja gut, aber das sind sie alle. Ja, also wenn man danach ja, sieht, ja. Es kommt mir einfach nur darauf an, wie die Sache verkaufen. Also ich lasse mich ja von jedem da gerne verarschen, wenn es gut ist. Also so ist es einfach. Man weiß von allen, der eine spielt seine Rolle, der andere ist vielleicht auch ein Ticken so, aber wenn die es gut rüberbringen, ist mir egal. Ist so. Ist mir scheißegal. Da kratzt sich irgendwas aus. Irgendwas kratzt sich. Ja, und deswegen stelle ich hier die These auf, oder die Frage, ist Cult of Personality schon beendet? War es das schon? Also nicht unser Podcast, sondern ist dieser Kult um CM Punk, war es das jetzt schon? CM Punk hat nicht... Er hat sie verkauft, oder? An wen? An die WWE mit seiner Aktion. Dass er wieder zurückgekommen ist. Also die Zuschauer. Es wäre, guck mal, früher, wie wäre es früher gewesen? Das Match fand statt, Money in the Bank. Einfach mal, um es leichter zu rechnen, sagen wir mal, es war 1994 WrestleMania. Ja? Da wäre dieses Match gewesen, wo er Champion wird und sein Vertrag danach beendet ist. Er wäre verschwunden und man hätte Zeit gehabt bis zum SummerSlam, das wären 5 Monate gewesen. Und da hätte man schon 2 Monate Zeit gehabt, wo man einfach CM Punk hätte verschwinden lassen können, aus den Köpfen, aus den Augen, aus dem Sinn. Das konnte man natürlich jetzt nicht machen, weil man wollte jetzt, die WWE sieht sofort blink, blink, blink, hier kann ich Geld verdienen, man wollte jetzt CM Punk, man wollte die Kuh jetzt melken, wenn das Euter fett ist, wollte man die Kuh melken, hat ihn also so nach zwei Raw-Ausgaben wieder zurückgebracht. Und das ist der Fehler gewesen. CM Punk, oder ganz anders gesagt, das Match zwischen John Cena und Rey Mysterio hätte jetzt beim SummerSlam stattfinden müssen. Das konnten sie aber nicht machen, weil so ein Match kannst du nicht verkaufen. Das SummerSlam wäre in die Hosen gegangen, weil keine Sau eine Schwuchtel und ein 1,50 Meter Typen kämpfen. Es gab nur 5 Kämpfe so einen ganzen Abend, kann das sein? Ja, aber die waren so weit so gut, sage ich jetzt mal. Aber das wäre halt ohne Punk oder ohne so ein Randy Orton Match wäre das halt nicht der Fall gewesen. Aber egal, man hätte dieses Match nehmen können. Rey Mysterio, John Cena, ist noch was drin? Rey Mysterio, John Cena hätte man nehmen können als Match. Und nachdem John Cena von mir aus dann beim SummerSlam den Titel gewinnt, CM Punk wiederkommen lassen. Dann wären wenigstens 4 Wochen oder 3 Wochen dazwischen gewesen. Aber nicht diese drei Sendungen. Das funktioniert nicht. Das ist einfach öde. Das ist vorhersehbar. jeder hat doch gewartet, wann kommt CM Punk wieder, wann kommt CM Punk wieder, und dieses Feeling, das hätte man viel mehr ausschlachten können. Hat man aber nicht. Einen Tag. Hat man aber nicht. Einen Tag haben sie gewartet. Nein, die haben nicht einen Tag gewartet. Die haben drei Wochen gewartet. War nicht SummerSlam zwei Wochen. Jetzt am Wochenende? Ja, aber da gab es ja das Match schon. Wir reden jetzt Money in the Bank, da CM Punk. Achso, wir reden ja. Money in the Bank, ich rede genau. vom SummerSlam und... Wurst, übrigens riecht sie auch noch Wurst. So, ja, ich glaube, so wenig Wurst, weniger Wurst wie ihr im Haus. Das stimmt. Auf jeden Fall, da muss die WWE ganz, ganz schnell umdenken. Das ist eines der Punkte, oder einer der Punkte, die gehen für mich gar nicht. Über die so. Unterhalten wir uns auch noch dann. Oh, da, ja, genau. Also. Die Zeit rennt uns ja schon fast davon. Auf jeden Fall, ich möchte jetzt, wie gesagt, endlich dieses verdammte Raw, diese Punkte, die ich hier noch aufgeschrieben habe. Was haben wir denn noch? Ich habe noch mir aufgeschrieben, ob R-Truth's Push hiermit beendet ist. Also R-Truth hat ja ein bisschen einen Push bekommen, das wirst du alles nicht mitbekommen haben, deswegen erzähle ich es dir in der Kurzfassung. Er durfte gegen John Cena, gegen wen auch sonst, aber darauf gehen wir jetzt nicht ein, bei Capital Punishment, also auch in einem Pay-Per-View, um den Titel antreten, war ein fucking Match, war nicht gut, aber ich sag mal so, R-Truth hat man Heel-Turn lassen in London, da habe ich gedacht, es könnte noch was draus werden, aus ihm selber, aus seinem Charakter, davor war er als Face abgestumpft, war öde, ja, also, ja, können wir eigentlich einen Hakenwender machen, ist nicht weiter redenswert. Dann gab es ja ein Match, ich habe es ja vorhin gesagt, Jack Swagger hat gegen Alex Riley gekämpft, Jack Swagger ist der lispelnde All-American-American, ja, ja. Der hat Vicky Guerrero, die eigentlich früher mit Edge, aber wie gesagt, wir müssen jetzt hier ein bisschen durchwumpen, Vicky Guerrero, die eigentlich Dolph Ziggler managt, den United States Champion, angesprochen, ob sie nicht auch seine Managerin sein wollte. Und Jack Swagger hat das folgendermaßen begründet. Alle großen Manager hatten mehrere Klienten. Ja, und Vicky überlegt jetzt, Jack sozusagen mit oder als zweiten Wrestler in ihrem Pool aufzunehmen. Ja, The Miz, kurz habe ich ihn vorhin angesprochen, war ja WWE-Champion, hat einen ordentlichen Run gehabt, würde ich mal sagen. Durfte sogar WrestleMania-Match gewinnen gegen John Cena. Das ist schon relativ was Besonderes. Hat aber bei der letzten Raw-Ausgabe Werbung für Subway machen dürfen im Ring. Das ist natürlich die Frage, die sich mir stellt, ob die überhaupt, also das ist, jetzt fange ich wieder ins Meckern an, aber das muss jetzt loswerden. Man baut einen Typen wie The Miz auf zu einem Champion, von dem vorher keiner was wusste, den vorher keiner kannte. Ich kenne ihn auch nicht. Ja, ja. Allerdings bist du ja auch derjenige, den ich vom Wrestling wieder überzeugen will. Also The Miz war ein Typ, den kannte keiner, den hatte keiner auf der Karte und plötzlich wurde der WWE-Champion. Hat Money in the Bank gewonnen, selbe Geschichte. Ist er reinkommen, der Champion lag am Boden, hat ihn umgeschlagen, gecovert, vorbei. Was für ein Scheiß! Ja, aber er hat auf definitiv sehr, sehr gute Promos abgeliefert. Er hat sich im Ring gesteigert um einiges, nicht auf WWE-Champion-Niveau, aber da habe ich schon schlechtere WWE-Champion-Matches gesehen. Also er war ordentlich, nicht mehr und nicht weniger. Aber nachdem die Fehde mit John Cena, die natürlich John Cena für sich gewinnen konnte, nachdem wie The Marine oder was? Surprise, surprise. The Marine ist nachdem die Fehde beendet war, hat man nicht mehr so richtig gewusst, was man mit ihm machen soll. Er durfte dann gegen seinen ehemaligen Partner Alex Riley eine Fehde bestreiten, die war lächerlich. Dann so ein bisschen mit Rey Mysterio. Tja, und jetzt am Montag musste er Subway-Promo halten und da frage ich mich halt auch wieder, WWE, sag mal, Moment mal. Subway? Schwachsinnige! Euer Bus fährt! Das war jetzt an für die WWE. Ja, also da müssen sie umdenken und so Leute, die sie pushen, nicht drei Monate später wieder in den Abgrund versinken lassen und so einen Scheiß da machen. Ja, ich habe noch drei Themen, die ich hier kurz durchjuckel. Und zwar, ja, vorhin schon kurz angesprochen, das Non-Title-Match zwischen David Otunga und Michael McGillicuddy, die Tag Team Champions gegen Evan Bourne und Kofi Kingston. Tja, und da habe ich mich natürlich gefragt, gibt es jetzt endlich mal Gegner für die Tag Team Champions? Evan Bourne und Kofi Kingston würden sich ja da anbieten. Match war auf jeden Fall ganz okay. Und naja, Tag Team Geschichte. Gibt es ja jetzt auch Gerüchte, dass Triple H dafür sorgen will, dass die WWE Tag Team Division wieder so ein bisschen zu alter Stärke findet, wie es vielleicht in den 90ern und auch unter den Hardys und Dudley Boys und Edge und Christian war. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. Ist das jetzt so der Auftakt, dass man Tag Team Division wieder ein bisschen mehr pusht? Sind da Evan Bourne und Kofi Kingston die richtigen? Evan Bourne kann ich mir gut vorstellen. Kofi Kingston, muss ich ganz ehrlich sagen, der langweilt mich. Also da ist nicht mehr viel da, was mich dazu bringt, da einzuschalten. Nee, es ist einfach öde. Ja, allerdings muss man die Tag Team Titel auch leider, es tut mir leid, aber von so Leuten wie Otonga, Mikey, McKillica, die wegnehmen und dann wirklich hin zu Tag Teams wieder bringen. Also zu Leuten, die einen gleichen Schlüpper anhaben im Ring, ja. Die einfach zusammen Moves zeigen. Das, da fangen die zwei ja schon langsam an, aber es ist einfach noch nicht das, was ich mir von Tag Team Wrestling erwarte. Also jede Indie-Organisation hat geilere Tag-Team-Matches als die WWE und ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe nicht, warum die WWE ständig ihre Tag-Teams verschrottet. Gut, wird sich in der nächsten Zeit zeigen, ob ja, warum? Da irgendwas passiert. Ja, ich weiß es nicht. Jetzt will die WWE das angeblich momentan beste Tag-Team verpflichten. Ist doch dir gefallen, der Name. Beer Money Incorporated. Das ist doch dein Tag-Team, oder? Wer? Beer Money. Die wollen sie verpflichten. Und dann noch IRS? IRS, sein Sohn, wrestelt in Indie-Szene. Aber unsere Zeit läuft davon. Ja, Tag Team Champions haben abgearbeitet. Dann habe ich noch hier stehen zwei Sachen. Und da brauche ich dann deinen Rat. Ja? Und zwar geht es um die Click. Kennst du die Jungs noch? Wen? The Click. Nein. Sagt dir nichts, ja? Also The Click, das war eigentlich so in den 90er Jahren eine gefürchtete Wrestling-Bande, möchte ich fast schon sagen. Und zwar Anführer der ganzen Geschichte, lass mich lügen, war Shawn Michaels. Bist du eigentlich noch hier? Bist du noch hier? Ja. Ja. Also so Anführer der ganzen Geschichte war Shawn Michaels, Scott Hall war mit dabei, Kevin Nash. Scott Hall war der Razor Ramon, oder? Ja, genau. Triple H war mit dabei, John Waltman kennt man noch als X-Pac oder 1-2-3-Kid. Ah, der Razor Ramon. Der Razor. Der durch Razor Ramon, oh, mit seinem Moonsault. Der hat den Moonsault berühmt gemacht, weil der hat Razor Ramon damals bezwungen mit dem Moonsault. Ja, auf jeden Fall. Diese und dieser ihn dann Strickman. Und jetzt überlegt man halt so ein bisschen, kommen die unter Umständen wieder zurück? Denn während Raw lief, hat ja Shawn Michaels getwittert, irgendwas. Ja, hätte ich mir jetzt vielleicht mal aufschreiben sollen. Ich hatte es mir auch aufgeschrieben, ich habe es leider verloren. Also Tobi, das tut mir jetzt wirklich wahnsinnig leid. Ich habe irgendwo gelesen, dass Kevin Nash der neue Bodyguard von Benicio del Toro wird. In dem Film wahrscheinlich. Nein, also dieser neue Champion. Alberto Del Rio. Mein Gott, das Gleiche. Dass er der neue Bodyguard von Kevin Nash. Ja. Wie will man denn das verkaufen? Naja, auf jeden Fall. Und John Cena faded gegen Triple H. Ne, das könnte ich mir noch eher vorstellen. Das ist das neue Ding. Ach so, ich verstehe schon. Hab ich gelesen in meiner Recherche. Ja, und in das. Vorbereitung auf das hier. Und da lassen wir uns mal drauf ein. Und ja, also wenn tatsächlich Triple H nochmal eine Fehde anfängt und auch gegen John Cena, könnte es mit Sicherheit ziemlich cool werden. Denn ich glaube, dann würde in der Fehde Triple H diese Power, die er jetzt hat, als Chef von den ganzen Laden ausspielen. Ja, und vielleicht kann man dann John Cena endlich mal irgendwie in so ein Licht darstellen. Also Triple H ist ja sehr beliebt und vielleicht kann man John Cena dann endlich mal in so ein Licht stellen, dass er vielleicht nicht ganz so ist ja jetzt auch nicht beliebt, das kann man jetzt auch nicht sagen. Naja, wir drehen uns im Kreis und wir kommen immer wieder zurück auf den Punkt John Cena. Vielleicht sollte er einfach seine Kerne. In Folge 2 werden wir uns mehr darüber unterhalten. Mehr darüber unterhalten, so sieht es mal aus. Der letzte Punkt, den ich jetzt hier noch für Raw habe, ist, dass Stephanie McMahon zurückgekehrt ist, und zwar beim SummerSlam. Und man fragt sich natürlich, wieso ist denn Stephanie eigentlich zurückgekehrt? Sie hat die SMS an Kevin Nash geschrieben. Ist eine Möglichkeit. Ich muss aber eins dazu sagen, ich gucke mir Stephanie ziemlich gern an. Die ist irgendwie immer noch ein bisschen heiß. Also geile, wenn jetzt, eine geile Sau. Aber wenn jetzt ein 15-Jähriger zuhört, denkt er echt, wieso findet er meine Mutter geil? Ja, er ist halt eine Mutti, ja, aber gut. Es ist eine scharfe Mutti. Unsere erste Wrestling-Erfahrung war 92, also. Da war Stephanie McMahon noch, da durfte man gar nicht sagen, dass sie geil ist, wenn man in Klasse kommt. Ne? So sieht sie nicht mal aus. Ne? Ja, wir müssen noch ganz kurz hier abschließen, und zwar SmackDown kurz ansprechen. Und zwar gab es bei SmackDown eine Battle Royale. Da ging es darum, wer nächster Gegner von Randy, jetzt habe ich schon das Ergebnis weggenommen, wer nächster Gegner von Randy Orton werden soll. Es gab eine Number One Contender Battle Royale. Gewinner ist zu aller Überraschung Mark, the strongest man of the world, of the universe sogar. Mark Henry hat die Battle Royale gewonnen, hat gegen den falschen Sin Cara, frag gar nicht, hat gegen den falschen Sin Cara die Battle Royale gewonnen. Naja, also seit dem falschen Razor Ramon glaube ich gar nichts mehr in der ganzen Geschichte. Ich muss ganz ehrlich sagen, SmackDown macht sich einfach nur noch lächerlich. Also da wird es irgendwie, also die haben wirklich einen Schuss nicht gehört. Ja, hat Leute. Hat der Schwarze da noch Sagen eigentlich? Was? Der Schwarze, hat der da noch Sagen? Tier, oder? Ja. Ist an Bord. Leute, wir kommen jetzt zum Ende. Liegt daran, wir hätten noch so viel zum Erzählen, aber ich möchte die erste Folge nicht unnötig lang machen, denn wenn ihr die jetzt downloadet, ihr seht, die reden hier 3 Stunden, dann habe ich so ein bisschen Angst, dass ihr mir das nicht abkauft hier den Laden. Also es ist natürlich kostenlos, um Gottes Willen. Aber dass ihr halt keinen Bock habt, das zu hören. Deswegen machen wir heute eine kurze Folge. Ich verspreche euch, die nächste Sendung wird inhaltlich noch mit mehr Fakten gefüllt sein. Ja, wir haben jetzt einfach mal einen Anfang gemacht. Die erste Sendung ist immer scheiße, so ist es halt einfach beim Podcasten. Ich möchte noch kurz sagen, wenn ihr auf cultofpersonality.de geht, könnt ihr euch bei Facebook, Moment mal, jetzt bringe ich einiges durcheinander. Ich mag Brot. Ich mag auch Brot. Aber das Problem ist, ich darf kein Brot zu Hause haben. Warum? Ich esse es auf. Egal wie viel, ich esse es einfach auf. Dann ess doch mal ab. Okay. So sieht's ja aus. Ich liebe also Brot abessen. Also in jedem Fall, das lass mich das kurz noch sagen, damit die Leute wissen, wo sie uns finden. Wir sind auf Twitter unter @CEOPersonality. Wir sind auf Google Plus CEOPersonality. Wir sind bei Facebook als Cult of Personality. Und wir sind auch bei iTunes als Cult of Personality. Damit ihr uns einfacher finden könnt, schreibt einfach Cult of Personality Wrestling Gossip Podcast. Ich weiß, heute waren eigentlich überhaupt keine Gerüchte. Das tut mir auch wahnsinnig leid. Ihr werdet die nächsten Sendungen definitiv mit Gerüchten. Jetzt schaue ich mal, ob ich nicht noch irgendein Gerücht habe, das ich jetzt hier ganz kurz ansprechen will. Ich kann ja nicht einen Wrestling Gossip Podcast machen und dann sagen, dass es hier keine Gerüchte gibt. Okay, ein Gerücht vielleicht noch. Und zwar beim SummerSlam war ja eins ganz überraschend, dass neben Michael Cole, ja, und Jerry King Lawler nicht Jim Ross saß, sondern Booker T. Und da sagt ein Harlem Heat. Genau. Und da sagt ein Gerücht, dass das auf Vince McMahon zurückging, der Jim Ross eigentlich sich erstmal kräftig hat vorbereiten lassen auf dem SummerSlam und schön Sachen schreiben lassen und dann wirklich kurz bevor der SummerSlam on air geht, gesagt hat, du Jim, mach du doch heute die Internetabteilung, ich setz Booker dahin. Begründung soll angeblich sein, dass Booker T also dieses Gefüge SmackDown Raw nicht durcheinander bringt. Ihr wisst schon, was ich meine. Das ist ein Gerücht, kann ich nicht bestätigen, aber wenigstens habe ich jetzt mal ein Gerücht gestreut. Gibt es vielleicht sonst noch irgendein Gerücht, dass ich vielleicht das irgendwie interessant sein könnte? Ich hätte noch eins. Ja, sag mal. Hat der Rewe eigentlich um 12 offen oder hat er schon zu? Ich glaube, der Rewe hat bis um 12 offen. Und wie spät ist jetzt? Es ist 8:08. Ach, verdammt. Da haben wir es wieder. Ja, gut, ich mein, wir sind zu spät. Aber ich weiß nicht, ob das auf dem Podcast ist. Die Zeit ist rum. Zeit ist rum. Ja, also wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Downloaden. Yeah, alle, ja, genau. Alle, die erste Folge, die haben sozusagen uns einen Vorschub an Vertrauen sozusagen gezahlt. Ja, ja, ich meine. Ja, im Endeffekt kann das ja auch voll der Scheiß sein, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Also ich stelle mir jetzt vor, ich würde mir diesen Podcast gerade anhören, würde ich ja so denken, das kann ja nicht denen ja ernst sein. Die schreiben da einen Gossip und das Einzige, über was die reden, ist, dass John Cena eine Pfeife ist. Und dass Mike Chioda 30 Tage suspendiert ist. Das kann nicht alles sein, Leute. Aber ich verspreche euch, ich habe so viele Themen. Ich habe hier noch... Ich könnte ja wirklich noch 5 Stunden voll machen. Zum Beispiel, ach naja, ist ja auch egal. Weißt du eigentlich, dass man überlegt hat, das Match zwischen The Rock und John Cena für WrestleMania 28 zu canceln? Warum? Dafür haben wir leider keine Zeit mehr. Das sind alles so Themen, da könnten wir jetzt drüber reden. Aber wir reden darüber. Ah, ich weiß warum. Bevor wir das nächste Mal reden... Meine Vermutung ist ja, Dwayne The Rock Johnson dreht den zweiten Teil von Scorpion King. Ich kenne ja nicht mal den ersten, aber darüber sollten wir vielleicht mal einen Podcast machen. Ja, nein, ja. Also jetzt schließ mal den Laden hier. Oder. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Oder. Die Zahnfee. Warum kuschelst du mit mir? Ja, weil ich bei der Zahnfee immer ganz wuschelig war. Mir wird dabei schlecht. Also, mir wird warm ums Herz. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Geht bitte, geht auf Facebook, drückt da Gefällt mir bei Cult of Personality Wrestling Gossip Podcast. Die Folge 2 wird mehr mit Gossip sein, hundertprozentig. Geht auf Twitter, da folgt ihr nämlich immer, wenn es neue Folgen gibt, @CEOPersonality. Geht auf Google Plus, wenn ihr da einen Account habt, CEOPersonality. Auf iTunes könnt ihr uns downloaden, Cult of Personality Wrestling Gossip Podcast. Und natürlich die einfachste Variante, www.cultofpersonality.de. Ich sag Tschüssi. An einem Stück Cult of Personality, an einem Stück. An einem Stück. Ohne Bindestrich, ohne Doppelpunkt. Ohne Punkt und Komma. Cult of Personality. Cult of Personality. .de. De, sag ich. Wir sind ein deutscher Podcast. Ja, genau. But we can also make this in English. In EU. No, in English. In English. Wir finden kein Ende. Wir finden hier kein Ende. Das ist unser großes Problem. Naja, also, wie gesagt, danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns schon bald wieder bei Folge 2. Tschüss! Adieu.